Soll es losgehen? Ja. Echt jetzt? Ja. Ich bin so nervös. Wir trinken dir noch einmal ein Bier, haben die Hand schon über dem Podcast-Gerät und drückt den passenden Knopf. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. War das nicht das, was auch die Schläger gesagt hatten in deiner Interpretation? Die Schläger? Ja, bei dieser größten Schlägerei. Da hast du auch irgendwann gemeint, hallo, wir sind. Mag sein, dass ich das aus dramaturgischen Zwecken Ihnen in den Mund gelegt habe. So. Das wäre auch schön, es gibt doch famous last words, wenn man famous first words. Hallo, wir sind's. Also, wir sind's. Und wer ist wir? Das ist zu meiner Rechten der Typ mit dem kaputten Mikrofon. Das ist der Philipp. Und noch viel weiter zu meiner Rechten, natürlich nur rein physikalisch. Das ist der Korrekte. Das finde ich nicht in Ordnung, das nicht korrekt an. Ja, Dominik. Nein, du hast jetzt das völlig missverstanden. Ich möchte nur, ich möchte so einen Mythos um diesen Gag stricken, yeah, damit die Leute rausfinden wollen, was es damit auf sich hat und dann schlussendlich bei iTunes landen, in den Kommentarspalten. Und wenn sie schon mal da sind, dann können sie eine Bewertung abgeben. Können sie eine Bewertung über 5 Sterne, nicht wahr? Ja, finde ich schon. Das sagt also so ein kann man da vielleicht auch mehr Sterne vergeben? 2x5 oder? Das ist wie bei Spinal Tap auf 11 von 10 Laufstärke. This one goes to 11. Ja, mit iTunes-Gerinde kannst du es auch 6 von 5 Sternen geben. Ja. Nee, genau. Wir sind jetzt auf iTunes. Das war ja das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war das alles noch ein Projekt. So. Ich meine, wie war denn für euch die ersten 2 Wochen quasi in der Öffentlichkeit? Das ist mega aufgeregt. 8 Jahre später hört jemand in diese Folge rein. Ja. Ja. Wir inzwischen völlig rich and famous, irgendwie mit eigenem Haus, nur von den Podcasts natürlich. Und dann denke, was hat denn da in Folge 4, 3, 2, wie auch immer gesagt. Ich sehe schon, ihr möchtet nicht darüber reden. Mein Leben ist jetzt wesentlich besser als vorher. Nee, ganz im Ernst. Es war sehr spannend mitzuverfolgen, wie viele Downloads man kriegt. Und dass wir in den deutschen Download-Charts bei den Podcasts ja irgendwie doch mal mega so kurz. Für eine halbe Stunde mal irgendwie Platz 8 oder sowas auf dem Radar waren. Ja, also super. Wahnsinn. Bringt uns da wieder hin, das Gefühl war unbeschreiblich. Wink, wink. Du adressierst dir gerade Leute, die es schon hören. Ach Mist. Ich wusste, es ist irgendwo ein Denkfehler drin. Naja, was ich eigentlich tun will, ich möchte nur von den Moment, wo ich anfangen muss, möglichst lange hinauszögern. Du hast ein bisschen Angst schon wieder vor der Folge. Angst. Wir hatten so viel herrlichen Klamauk die letzten 3 Folgen und heute ist es tatsächlich, heute bin ich mal gespannt. So. Erklär doch vielleicht mal kurz, was wir hier überhaupt tun. Was wir hier überhaupt tun? Ja, ganz kurz. Muss man in Folge 4 noch erklären, was wir tun? Ja. Du weißt doch, wer jetzt vielleicht als erstes diese Folge hört, der will doch auch wissen, worum es geht. Es geht um, wie fasst man das jetzt schön in Worte? Es hat ja eigentlich unser Intro schon ganz schön gemacht. Wir machen viel Klamauk, es geht ein bisschen um Geschichte, aber eigentlich geht es darum, dass wir hier einen schönen Abend haben. Wow, was für ein Elevator-Pitch. Ich glaube, du fängst mal besser an. Ja, nee, ich glaube, kann ich das nochmal rausschneiden? Kann nee, ich noch mal von vorne nein, anfangen? Nein. Ach, ich sag ja, ich möchte eigentlich nur den Anfang hinauszögern, aber Gott, ich komme nicht drum rum. Also, passt auf. Kennt ihr jemanden, der in einer Karl-Peters-Straße wohnt? Nein. Ist auffällig, ne? Also ich kenne auch niemanden. So, und ich werde euch jetzt erklären, warum das so ist. Ergo gibt es niemanden, der in so einer Straße wohnt. Genau. Eigentlich gibt es fast niemanden mehr, der in einer Karl-Peters-Straße wohnt. Mehr. Früher gab es das. Ich verstehe. Klingt, als wäre jemand in Ungnade gefallen oder aus heutiger Sicht nicht mehr so akzeptiert. Karl Peters wird am 27. September 1856 in der Nähe von Lüneburg geboren. Er ist das 8. von 11 Kindern des Pastors Johann und dessen Frau Elise. Die gut bezahlte Pfarrstelle des Vaters und das wirtschaftliche Geschick der Mutter lassen die Peters ein insgesamt recht sorgenfreies Leben führen. Ein großer Viehbestand und regelmäßige Abgaben der Gemeindemitglieder leisten dazu ebenfalls einen entscheidenden Beitrag. Das glaube ich dir jetzt einfach mal. Das will ich auch hoffen. Das nehme ich mal so hin. Schon während seiner frühen Schulzeit lernt der kleine Karl nicht nur das Rechnen, Schreiben und Lesen, sondern von seinem Vater auch Latein und Griechisch. Im Jahr 1870 kommt er auf die weiterführende Schule in Lüneburg und damit ins Haus der sehr frommen Gastfamilie Hase. Andachten und Tischgebete gehören hier zu den täglichen Ritualen. Allerdings wussten die immer von nichts. Die wussten von nichts. Die hießen ja Familie Hase. Danke, dass du mir mein Gag erklärst. Du weißt ja, Witze werden immer lustiger, desto mehr man sie erklärt. Wenn man sie erklärt. Habt ihr das Video, Dominik hat gestern ein Video rumgeschickt, das Produktvideo zu einem Spiel von Marc-Uwe Kling. Habt ihr das angeguckt? Also ich habe es dir geschickt, ich habe es geguckt, ja. Es ist auch mega witzig, wenn sie den Witz erklären und dann nochmal erklären und dann nochmal erklären. Ja. Mhm. So, es bringt jetzt überhaupt nichts, dass ich es an dieser Stelle erzähle, aber es ist mir gerade eingefallen. Die kompletten 15-Minuten-Videos einfach an der Stelle einblenden. Wir schneiden das gerade mal kurz rein. In seiner Gymnasialzeit muss Karl dann lernen, mit wenigen Mitteln auszukommen, woran der Tod seines Vaters im Jahr 1872 nicht ganz unschuldig ist. Puh. Aber er schlägt sich dank seines großen rhetorischen Talents wacker durch. Ein Schulleiter sagte über ihn, er sei ein kleiner Volkstribun. Das finde ich doch mal sehr, sehr nett. So, ja. Wenn das dein Rektor schon sagt. Vor seinem Ableben setzt sich Vater Johann noch mit aller Kraft dafür ein, dass der Junior auf die Klosterschule des Stifts Ilfeld im Harz kommt. Gute Beziehungen zum Rektor erweisen sich hierbei als sehr vorteilhaft. Um sein Taschengeld aufzubessern, gibt Karl während seiner Schulzeit Nachhilfe. Und obwohl der Rektor Bescheid weiß, muss er dabei Heimlichkeit walten lassen. Denn die Klosterschule ist eine preußische Elite- und Adelsschule, bei der Kinder von Dienern versorgt werden. And you don't get Nachhilfe, when you go in an Elite-Schule. Verstehe. Im Jahr 1876 besteht Karl sein Abitur und verbringt seine letzten drei Schultage im Klosterarrest wegen ungebührlichen Benehmens. Weiß man, was er getan hat? Dieser Bengel steht hier noch. Ich war ungebührliches Benehmen. Also er war aufmüpfig, möchte ich mal sagen. So, also das ist jetzt, war jetzt nicht so arg spannend, aber ich möchte, dass ihr euch diesen Karl jetzt vorstellt und den auch die ganze Geschichte über im Hinterkopf behaltet. Okay. Diesen frommen, ein bisschen aufmüpfigen, kleinen Volkstribun. Es klingt, als würde das Ganze irgendwie so in eine völlig falsche Richtung gehen. Nein, gar nicht. Mit ihm, so im Leben. Weil er zwar sportlich und intelligent, aber dummerweise auch kurzsichtig ist, wird er bei der Musterung als bedingt tauglich eingestuft und nicht zum Militärdienst eingezogen. Er kann also, ohne über loszugehen, ins Studium. In Göttingen, Tübingen und Berlin studiert er in den folgenden Jahren Geschichte, Philosophie und Geografie. So, er studiert jetzt dann ein paar Jahre, er kriegt auch ein Stipendium, weil er ja tatsächlich, obwohl eigentlich aus einer reichen Familie stammt, dann als sein Vater gestorben ist und es gab ja auch recht viele Kinder, sich dann selber versorgen musste. Also, was macht man dann? Man versucht, neben dem Studium ein bisschen Geld zu verdienen. Er publiziert, was wahrscheinlich einfach sowas ist wie Bücher schreiben. So, ja. Ich finde das immer sehr schwierig, wenn jemand mit publizistischer Arbeit, ey, was ist denn heute los? Heute ist echt der Wurm drin. Womit jemand mit publizistischer Arbeit Geld verdient, weil dann weiß ich immer nicht, was der genau macht eigentlich. So, weil er ist ja kein Autor. Ja, er könnte ja Korrektur lesen zum Beispiel. Er könnte Korrektur lesen, ja. Er könnte auch für Zeitungen schreiben. Er könnte auch Verleger sein. Aber warum ist er dann nicht Verleger? Sondern er ist Publizist. Also er unter anderem bringt er aber auch einen Roman heraus. Also wahrscheinlich ist er doch einfach Autor. Ui. So, er veröffentlicht nämlich unter dem Pseudonym C. Fels. Und jetzt kommt hier gleich noch das Klugscheißerwissen, denn lateinisch Petrus bedeutet der Fels. Ja. Und weil er Peter heißt. Ja. Clever. C. Fels. Im Jahr 1879 promoviert er in Berlin mit einer Arbeit über den Frieden von Venedig. Holla, der junge Mann ist ganz schön unterwegs. Frieden von Venedig, ihr wisst schon, das ist der Gang nach Canossa und so. Mhm. Anschließend besteht er sein Oberlehrerexamen. Eine Stelle als Gymnasiallehrer lehnt er jedoch ab. Warum? Boah, er hat halt vielleicht andere Pläne. Hat der feine Herz gar nicht nötig, hä? Okay. So, ihr müsst noch ein kleines bisschen müsst ihr noch durchhalten, denn gleich gibt's die erste Leiche. Was? Naja, okay. Gleich wird's spannend. Die folgenden Jahre verbringt er bei seinem wohlhabenden und frisch verwitweten Onkel Karl Engel in England. Dort, wo kommt jetzt der her? Der Karl Engel aus England. Ah, okay, hör doch mal zu. Ist gerade ein bisschen so wie, keine Ahnung, so, ich sag mal so, fünfte Season von seiner Sitcom. Oh, jetzt führen wir mal noch irgendeinen so verrückten Onkel ein, weil irgendwie unsere Ratings gehen langsam runter. Die eine Figur der Serie, da ist der Schauspieler inzwischen abgesprungen. Jetzt müssen uns ein bisschen was einfallen. Erfindet mir nochmal einen Onkel aus England. So, damit ihr das gut unterscheiden könnt, weil die heißen ja beide Karl, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Wenn ich Karl mit C sage, dann meine ich den Karl Peters. Und wenn ich Karl mit K sage, dann meine ich den Karl. Alles klar. Gut. Verstanden? Mhm. Okay. Gut. Alles Karl. Also, in England mimt Karl in der High Society den vornehmen Gentleman, der eigentlich nur einer Pflicht nachgehen muss, zum 5-Uhr-Tee bei Onkel Karl aufkreuzen. Denn der spielt nach dem Tee gerne Klavier und braucht dafür ein Publikum. Moment, der hält sich seine Verwandtschaft als Publikum. Neffe ist das Wort, das du suchst? Ja. Ja. Ja. Der muss ja wirklich furchtbar gespielt haben. Das ist ein harter Job, aber jemand muss ihn machen. Ja, wenn man reich ist, kann man auch Leute mit Musik quälen. Den Rest seiner Zeit verbringt Peters unter anderem damit, sich eingehend mit der Kolonialpolitik im britischen Weltreich zu beschäftigen. In mehreren Schriften hält Karl Peters in dieser Zeit fest, dass Englands Wohlstand viel mit seiner offenen Weltpolitik zu tun habe und dass der durchschnittliche Bewohner des Inselstaats sehr viel mehr Nationalstolz und Selbstbewusstsein vorweisen kann als der gemeine Deutsche. Ja. Wie wir wissen, kann er machen. Ist das ja, hat sich ja auch nicht verändert. Brexit. Über die Jahrhunderte. Hat kaum zu negativen Entwicklungen geführt in den Folgejahren. Genau, Nationalstolz ist ja uns in der Geschichte völlig fremd. Noch nie ist etwas Schlechtes durch Nationalstolz entstanden. Wow. Überhaupt, auf der ganzen Welt. Ich lasse das mal so stehen. So, jetzt geht es dem Onkel Karl aber in dieser Zeit nicht so gut. Ihr habt schon gehört, seine Frau ist gerade gestorben. Und sein Klavier war verstimmt. Seine neue Liebe war ein Dienstmännchen von ihm und die drängte stark aufs Heiraten. Ja, das, komisch, warum nur? Ja, weshalb? Verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil er so gut Klavier spielt. Ja. Das ist jetzt eine schwierige Situation für jemanden aus der Oberschicht, denn seine neue ist natürlich nicht von seinem Stand. Und 1882, am Tag der geplanten Hochzeit, findet die Braut ihren Bräutigam letztendlich dann tot an einem Strickbaumen. Am Tag der Hochzeit? Am Tag der geplanten Hochzeit. Ich glaube, es war noch bevor sie geheiratet haben. Das ist ein bisschen schlimm so insgesamt. Das ist jetzt nicht so schön. Na, mal sehen, wie du die Kurve kriegst, dass das noch witzig wird. Das Happy End. Karl Peters bleibt mit einem beachtlichen Vermögen und einigen Flausen. Ich meine natürlich mit großen Ideen im Kopf zurück. Eine seiner ersten, die beinahe Braut, wie er sie nennt, mitsamt ihrer Familie vor die Tür setzen. Charmant. So direkt. Ich weiß nicht, ob noch am selben Tag, aber ziemlich unmittelbar. Ich habe mal eine kurze Zwischenfrage. Also der hat sich jetzt quasi selber um die Ecke gebracht? Der Onkel Karl, also der Karl mit K. Ja. Yeah. Ja. Aber warum? Das ist üblicherweise so, wenn man. Aber der hätte doch einfach die Hochzeit abblasen können. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war, aber er war einfach eine schwierige Zeit für ihn. Hat ihm jemand gesagt, dass er scheiße spielt? Vielleicht hat er auch sein eigenes Spiel nicht mehr ertragen. Nee. Irgendjemand kam vorbei mit einem Wachszylinder und hat mal aufgezeichnet, was er tut. Und er so, was, das spiel ich? Oh mein Gott! Und dann hat er sich mit einer Klavierseite erhängt. Nein. Ein Wachszylinder? Ja. Was ist ein Wachszylinder? du weißt, was ein Grammophon ist? Ja. Sozusagen so, als Vorläufer gab es Wachszylinder, auf denen, weil die lassen sich halt wieder beschreiben, im Gegensatz zu so Vinyl. Das konnte ich Wachs oder was? Du konntest früher nicht einfach mit dem iPhone aufnehmen, wenn jemand Musik macht. You gotta be kidding me. So. Du konntest auch nicht jedes Mal eine Schallplatte kratzen. Aber du konntest auf Wachs aufnehmen. Ja. Ich muss mich sofort einlesen, wir brechen diesen Podcast ab. Soll ich mal Pause machen? Ich drücke mal kurz Pause. Eine weitere seiner Ideen, Kolonialisierung. Habe ich gerade schon mal angedeutet. Ich mache das jetzt allein. Ist auch die Bandbreite seiner Ideen, finde ich super. Also erstmal fliegst du aus dem Haus und jetzt unterwerfe ich mal die ganzen Afrikaner. Gemeinsam mit dem Amerikaner Stacy schmiedet Peters sein erstes Kolonialprojekt. Sein erstes. Es kommen noch ein paar. So viel sei schon mal verraten. Als die beiden sich aber darüber uneinig sind, unter welcher Flagge die zu kolonialisierenden afrikanischen Gebiete stehen sollten, trennen sich ihre Wege wieder. Okay. Voller Tatendrang kehrt Peters nach Deutschland zurück und gründet die Gesellschaft für deutsche Kolonisation und übernimmt auch gleich deren Vorsitz. Kann man ja mal machen. Mit einem Mitglied ist das auch nicht so schwer. Brauchtest du damals auch schon 7 Mitglieder, um einen Verein zu gründen? Ja, deswegen hat er vielleicht einfach eine Gesellschaft. Ich meine, wenn du genug Geld hast, ne, dann kannst du auch einfach mal irgendwie... Nee, der hat sich's abgeschaut. Der Onkel hat sich Leute gehalten, die ihm beim Musikspielen zuschauen. Der hat sich Leute gehalten, die ihm beim Vereinsgründen nicht reinreden. Ja. Jetzt ist es ja so, wie ihr sicher wisst, in der Zeit ist Deutschland noch nicht so groß vertreten in Sachen Kolonialpolitik. Der Rest der Welt aber eigentlich schon. Also Belgien, England sind alle schon ziemlich am Start. Am Start. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Aber es locken neue Absatzmärkte, Rohstoffquellen und da lässt sich der Kalle nicht lange bitten. Der Kalle. Also lässt er sich von seiner eigenen Gesellschaft den Auftrag erteilen und macht sich im November 1884 auf in Richtung Sansibar. Eigentlich wollte er nach Mashonaland, was ungefähr dem heutigen Simbabwe entspricht, um dort Land und Land zu erwerben und Gold zu schürfen. Aber unterwegs hat er dann doch irgendwie Zweifel, weil genau dieser Landstrich eigentlich im Bereich von Englands Hoheit liegt. Also schwenkt er spontan um nach Sansibar. Und den Krieg mit England hat er jetzt dann doch noch gefürchtet. Betonung auf noch. Ja, also man legt sich vielleicht nicht gleich mit England an, wenn man so gerade mit Kolonisierung anfängt. Ach was. Zitat. Als ich mit meinen Gefährten 1884 nach Sansibar fuhr, wollte die deutsche Regierung von einer Koloniegründung in Ostafrika nichts wissen. Und sie tat, zeigen wir es! Und sie tat alles, was sie tun konnte, um solches zu verhindern. Während sie die Sache doch keineswegs irgendetwas anging, da kein Mensch, ich am wenigsten, sie ersucht hatte, sich um unsere Unternehmung zu kümmern. Weißt du, was jetzt richtig geil wäre, wenn du jetzt so als Plot-Twist rausbringst? Das war gar nicht damals, sondern das war vor 2 Jahren. Genau. Der Typ ist einfach völlig irre mit so einem Segelschiff und ein paar verrückten Leuten und hat halt einfach genug Geld, dass ihm die Leute den Spaß mitgemacht haben. Ich besiedle hier jetzt. Das stimmt, es wäre eigentlich noch eine viel schönere Geschichte, ja. Ach Mist. Jetzt habe ich noch mehr Zweifel, was meine heutige Story angeht. Ich habe noch ein Zitat von ihm aus der Zeit. Ich antwortete dem Fürsten Bismarck, wenn er mir wieder einmal etwas abschlagen wolle, so möge er gefälligst warten, bis ich um etwas gebeten habe. Der gute Mann ist im direkten Kontakt mit Bismarck zu der Zeit. Bismarck, Reichskanzler unter dem Kaiser Wilhelm dem I. Ich hab's mir extra aufgeschrieben, dass ich nicht blank dastehe. Zu der Zeit ist es Kaiser Wilhelm der I. Die Frage ist tatsächlich, also er ist Deutscher mit englischem Geld und er fährt jetzt unter eigener Flagge nach Afrika. Also die Frage ist ja doch gerechtfertigt. Ich meine, es ist absurd an sich, aber was haben die Deutschen sich da einzumischen? Weil er deutscher Staatsbürger ist. Ich finde es eine sehr schöne Zusammenfassung, aber das ist ja so der Grundgedanke der Kolonisierung, da kommen wir dann vielleicht auch noch drauf. Aber es heißt im Grunde jetzt im Klartext, Peters will Afrika auf eigene Faust kolonialisieren, ohne sich mit dem Kaiser rumärgern zu müssen. Aber doch nicht für Deutschland. Nö, erstmal für sich. Ja, genau. Erstmal für sich. Aber jetzt so alleine mit so einer Kolonie kommst du jetzt vielleicht auch unter Umständen in das ein oder andere Problem. Ich hätte schon gerne deutsche Bäckerei dann auch am Start und die kann er nicht. Also zu der Zeit. Können Sie mir einen Metzger und einen Bäcker herschicken? Zu der Zeit nicht. Okay. Er stellt sich, glaube ich, vor, er fährt jetzt einfach mal nach Afrika und gründet hier seine eigene Kolonie. Also ich meine, er hat ja eine Gesellschaft im Hintergrund. Ja, die besteht aus 6 Arschleckern. Aber es war ein Metzger und ein Bäcker dabei. Na, hoffentlich. Also ohne mein Bratwurst gehe ich nicht auf nach Afrika. Peters beginnt jetzt also erst auf dem Festland vor Sansibar und schließlich auf der Insel selbst Schutzverträge mit den Häuptlingen abzuschließen. Einer der ersten ist der Vertrag mit dem Sultan von Usagara vom 4. Dezember 1884. Und ich will euch jetzt nicht mit dem gesamten Dokument langweilen, das Peters natürlich selber verfasst hat, aber ich habe da mal so 2 Stellen, die ich euch gerne vorlesen würde. Die eine ist, Sultan Muinin Sagara erhält eine Reihe von Geschenken, weitere Geschenke für die Zukunft werden ihm versprochen und er tritt hierdurch unter den Schutz der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, respektive deren Vertreter. Sehr allgemein formuliert. Soweit so eindeutig. Es klingt wie so ein echt schäbiger Handyvertrag, wo du auch eine Playstation und einen Roller mit dazu kriegst. Aber jeder Vertrag hat ja auch 2 Seiten, ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Es gibt ja 2 Seiten. So, jetzt lese ich euch mal noch aus dem anderen einen Auszug vor. Nachdem ein paar Passagen schon über abgetretene Rechte abgehandelt wurden, folgt noch der Satz. Ferner tritt der Sultan Muinin Sagara an Herrn Dr. Karl Peters als den Vertreter der Gesellschaft für deutsche Kolonisation, also das ist schon sehr viel spezifischer, all diejenigen Rechte ab, welche nach dem Begriff des deutschen Staatsrechts den Inbegriff staatlicher Oberhoheit ausmachen. Unter anderem das alleinige und uneingeschränkte Recht der Ausbeutung von Bergwerken, Flüssen, Forsten, das Recht, Zölle aufzuerlegen, Steuern zu erheben, eigene Justiz und Verwaltung einzurichten und das Recht, eine bewaffnete Macht zu schaffen. Der gute Mann ist ganz schön selbstbewusst. Auf gut Deutsch, hier ist mein Land. Es ist jetzt mal so ein ziemlich fairer Vertrag eigentlich. Ne? Und das Ganze auf Deutsch aufgesetzt, wo der kein Ton verstanden hat. Sehr gut. Oder auf Griechisch. Ist auch Altgriechisch. Latein geht auch. Spricht hier jemand Altgriechisch? Ein sehr guter Gedanke, Dominik. Den Vertragsabschluss müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Peters kommt... Jetzt muss ich lachen. Es hat immer mehr parallel zum Handyvertrag, ich sag's doch. Peters kommt, ja, es wäre schön, wenn es so wäre. Peters kommt mit einigen Flaschen Schnaps und ein paar Zetteln in der Hand zum Häuptling. Immer mehr wie ein Handyvertrag. Die beiden saufen sich einen an, dann wird gegessen, Kaffee getrunken und schlussendlich setzt der Afrikaner drei Kreuze, und das war tatsächlich in den meisten Fällen wirklich so, unter das für ihn komplett unverständliche deutsche Schriftstück. Tada, Vertragsabschluss, Prost. Es gibt eine Folge von South Park über die iTunes-Nutzungsbedingungen. Kennt ihr die Folge? Das ist ein Mashup zwischen quasi, es geht prinzipiell um die iTunes-Nutzungsbedingungen, aber mit The Human Centipede gemischt. Das ist der Film, wo quasi der Mund an den Anus vom jeweils nächsten genäht wird. Und ja, keine Ahnung, also Kyle hat die Nutzungsbedingungen für sein neues iPhone nicht komplett durchgelesen und Apple verpflichtet ihn dann quasi, dass er genau das aus dem Film machen muss. Und er sagt dann, what the fuck, dudes? Niemand liest es und jeder ist völlig entsetzt, Mann, du hast nicht ganz gelesen. Ja, ungefähr so ist es. Ja. Herzlich willkommen zur Niveaustelle im Podcast. Hier ging das Niveau durch die Decke. Aber es ist schön, dass du iTunes-Nutzungsbedingungen sagst. Hey, du gibst mir mal zu viele schöne Stichwörter. Da hat neulich jemand einen Comic draus gemacht aus den iTunes-Nutzungsbedingungen. Hat es komplett in einen Comic gezeichnet. Den kann man jetzt kaufen als Buch. Ich finde, wir sollten da mal eine Sammelbestellung machen. Das wäre auch mal einfach was zum Vorlesen in so einem Rahmen. Es gibt auch eine super Seite im Netz, da sammeln sie Nutzungsbedingungen und schreiben eigentlich raus, was das für dich wirklich bedeutet in 4, 5 klaren Sätzen. Das ist ja super. Kannst du mir mal einen Link schicken? Ja, gerne. Das ist natürlich jetzt nicht juristisch hieb- und stichfest, aber da steht einfach drin, was für dich wirklich relevant ist. Denn in so Sachen wie Software steht ja auch drin, dass du damit keine Atomwaffen produzieren darfst. Ah. Musst du mal durchlesen, da steht interessantes Zeug drin. Das ist ein bisschen wie dieser I saved your click Twitter-Account. Ja, genau. Der quasi genau. Die Clickbaiting-Headlines aushebelt, indem er in einem Satz direkt beantwortet, was die dort immer aufgestellte Frage eigentlich die Antwort drauf ist. Dominik schaut mich total ungläubig an. Nein, ich habe schon kapiert. Super. Ich finde es halt immer schön, ich glaube, das ist tatsächlich bei unserer Software auch so, dass du im Quellcode dann, wenn du bis hierher gelesen hast, dann könntest du ein Programmierer für uns sein. So eine HR-Werbung, ja. Was ich super finde, es gab mal eine Firma, die hat wohl in ihre Nutzungsbedingungen reingeschrieben und wer das hier liest und uns anruft, der kriegt irgendwie $500 und es hat wohl eineinhalb Jahre gedauert oder so, bis es der erste gemacht hat. Yeah. Ja bedeutet ja. Ja. Prima. So. Sehr gut. Weiter im Programm. Zurück ins nach Simbabwe. Nee, nicht Simbabwe. Sansibar. Entschuldigung. Nach Karlland. So, wenn jetzt so ein Vertrag dann abgeschlossen war, wird auch immer noch dem Kaiser gehuldigt, wobei ja eigentlich, haben wir ja schon gelernt, der will eigentlich mit dem Kaiser gar nichts zu tun haben. Aber es wird so richtig mit Fahnen, mit einem Hoch auf die Majestät und mit drei Salven durchexerziert, hauptsächlich aber, um den Einheimischen schon mal einen Vorgeschmack zu geben, was passiert, wenn sie den Vertrag nicht einhalten. Ähnliche Verträge schließt Peters auf dieser Reise mit den Regionen Usegua, Nguru und Ukami. Nicht nur ist Peters dabei völlig egal, ob sein Gegenüber versteht, was er da unterschreibt, ihm ist ebenso schnuppe, ob sein Vertragspartner überhaupt die Befugnisse hat, diese ganzen Rechte abzutreten. So ergaunert sich Peters bei seinem Ausflug schlappe 12.000 Quadratkilometer Kolonialterritorium. Das ist jetzt so ungefähr die Fläche von Nordirland. Es ist gerade so der Begründer von Butterfahrten, oder? Von Butterfahrten? Ja, so Omas einladen, Heizdecken verkaufen und irgendwas unterschreiben lassen, wo sie keinen Plan haben. Kaffeefahrten? Ja, früher waren es mal Butterfahrten, glaube ich. Wurde da Butter Nee, ich glaube tatsächlich, Butterfahrt kam daher, dass, wie war denn das? Es gab auch solche Fahrten auf Booten und wenn du über irgendeine Grenze hinweg bist, dann musst du keine Steuern mehr zahlen. Auf Butter. Hast dich da dann eingedeckt und bist zurückgefahren, aber... Jetzt wird's absurd. Wie absurd teuer. Wahrscheinlich stimmt das alles. Butter, dass du den ganzen Tag auf dem Boot unterwegs warst. Die Butter war eingewickelt in Heizdecken. Ja, hallo, guck dir mal Duty Free an, was für ein Quatsch das ist teilweise. Also das Konzept ist ja irgendwie auch völlig beknackt. Ja, also die Riesentoblerone machen mich schon immer an. Echt, man ist echt immer so mega neidisch, wenn man nur irgendwie einen Europaflug hat und läuft an diesem Dings vorbei. Und wenn man dann mal wirklich einen Überlandflug hat und da was kaufen darf, findet man nichts. Geht euch das auch so? Ich war in meinem ganzen Leben noch nie neidisch auf den Duty-Free-Bereich. Ja doch, das ist doch immer, der ist doch immer schon so schön ausgeleuchtet und da stehen dann immer hier die schön drapierten Schokoladenpyramiden. Aber ich finde, die Preise sind völlig absurd. Ja, aber das siehst du ja im Vorbeigehen jetzt erstmal nicht. Ja, ja, und die haben vor allem auch andere Größen. Genau, und andere so, Packungen. Das als sieht alles ganz anders aus. Du kannst es nicht vergleichen. Ja, genau. Das ist super. Marketingtechnisch super. Zurück in Deutschland legt Peters jetzt doch Wert auf staatliche Unterstützung. Er will Schutzbriefe für die von ihm erworbenen Gebiete. Das heißt, er braucht letztendlich doch den kaiserlichen Segen, vor allem um die Gebiete im Zweifelsfall gegen andere Interessensgruppen, wie etwa die Engländer, verteidigen zu können. Also so ganz alleine geht es offensichtlich doch nicht. Guck mal, wir haben hier einen Vertrag mit Reichsen drauf, uns gehört das Land. Ja, Reichskanzler Bismarck hat ungefähr, hat es ein bisschen anders formuliert. Er bezeichnet die Dokumente als, Zitat, ein Stück Papier mit Negerkreuzen drunter. Und irgendwie hat er da ja auch recht. Eieieiei. Also Bismarck ist kein großer Fan. Nicht so begeistert. Komisch. Erst als Peters droht, mit seinen Errungenschaften beim König Leopold von Belgien vorzusprechen. Leopold. Voll, wie geil das ist, guck mal, ich habe hier was gemacht. Ja, aber das ist ja völlig daneben, was du da gemacht hast. Du hast keine Berechtigung und nichts. Dann gehe ich halt zu jemand anderem. Genau. Lenkt Bismarck schlussendlich ein. Damit die mittlerweile in deutsch-ostafrikanische Gesellschaft Karl Peters und Genossen umbenannte Organisation. Moment, eine Frage. Wird's am Schluss zu Edeka? Nein, das kann ich ausschließen. Oh, schade. Das kann ich nicht. Damit hat die mittlerweile in deutsch-ostafrikanische Gesellschaft Karl Peters und Genossen, ist ja auch ganz griffig, umbenannte Organisation quasi den kaiserlichen Segen. Und der beinhaltet den Abbau von Bodenschätzen, das Erheben von Steuern und vieles mehr. Eieieiei. Peters ist 1887 wieder unterwegs. Mit dem Sultan von Sansibar schließt er einen Pachtvertrag über 900.000 Quadratkilometer Land ab. Boah. Das ist in etwa die doppelte Fläche, die das Deutsche Reich damals hatte. Oder ungefähr die Fläche von Deutschland und Frankreich zusammen heute. Also von den heutigen Landesgrenzen. Ausreichend groß. Ziemlich groß. Ich glaube, das steigt ihm auch so ein bisschen zu Kopf. Ich baue da unten dann Bäckereien und Metzgereien. Dann lernt jeder mal, was so eine Bratwurst ausmacht. Zitat Peters. Es ist ein Irrtum, wenn man meint, die Kolonialpolitik bezwecke allein die moralische und materielle Hebung fremder Volksstämme. Sie soll weitblickend genug sein, um sich dieser Aufgabe als hervorragendes Mittel zum Zweck zu stellen. Dieser ist aber und bleibt schließlich die rücksichtslose und unentschlossene Bereicherung des eigenen Volkes auf anderer schwächerer Völker Unkosten. Moment, also ich möchte nochmal daran erinnern, aus welchem Elternhaus der gute Mann kommt. Irgendwas ist aber richtig falsch gelaufen. Genau, wenn man mit so einer christlichen Erziehung freudestrahlend in die Welt hinausgeht, um anderen Leuten Glück und Frieden und Wohlseligkeit zu bringen, dann kommt sowas dabei raus. Später soll Peters außerdem eingeräumt haben, dass bei der Auswahl der Kolonialgebiete weder geografische noch ethnografische, landwirtschaftliche noch handelspolitische, sprachliche noch klimatische oder militärische Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben. Es ging ihm, glaube ich, das ist jetzt meine Interpretation, nur darum, wen er im Suff am besten übers Ohr hauen kann. Und langsam setzt auch der Größenwahn ein. Ich habe noch ein Zitat. Ach, langsam erst. Ach, wir haben jetzt Flächen größer als das Deutsche Reich akquiriert. Wo könnte jetzt noch der Größenwahn einsetzen? Ach, was. Genau, er ist jetzt so auch, er sieht es ähnlich wie du. Und er ist nicht, relativ ähnlich. Er ist hey. Nicht so ganz zufrieden damit, wie man ihn so zu Hause wahrnimmt. Ja, ist auch echt unfair, wie das läuft. Zitat. Wir blieben bloße Untertanen. Und die alte Anschauung von beschränktem Untertanenverstand blieb herrschend, auch im persönlichen Verkehr. Das führte zu allerlei kleinen Reibereien. Schlimmer war, dass ich im Winter 86-87 mit dem Grafen Herbert Bismarck persönlich aneinander geriet. Das war damals beinahe, als ob man den Kronprinzen einer herrschenden Linie verletzt hätte. Zwar wurde die Sache zugezogen, aber die Verstimmung blieb. Und ich konnte von da ab nichts mehr in der ostafrikanischen Politik durchsetzen. Genau, ich sollte selber einfach König bzw. Kaiser werden. Das ist ja so dieser Bismarck, ey. Wer ist denn das überhaupt? Der Bismarck hieß Herbert? Es gab zwei Bismarcks. Von welchem sprechen wir? Von dem Herbert. Nein, aber ist es der bekannte Bismarck? Ich glaube, das ist der zweite, oh Gott, das ist jetzt wirklich dünnes Eis und jetzt mache ich mich wahrscheinlich total lächerlich, aber ich glaube, dass der zweite sein Sohn war und relativ unmittelbar auf ihn folgte. Herbert? Herbert. Ich weiß mit zweiten Namen, ne? Herbert. Du darfst ihn auch. Nein, das Awkward Silence. Fast kein Fettnäpfchen. Du darfst ihn auch Reichskanzler nennen, wenn du magst. Du darfst mich Reichi nennen. Challenge accepted. So, dabei läuft jetzt das Ganze aber ja noch halbwegs friedlich. 1888 aber regt sich Widerstand unter der ostafrikanischen Küstenbevölkerung gegen die privat organisierten deutschen, ich nenne sie mal Besucher. Besucher. Daran ist möglicherweise ihr respektloses Auftreten nicht ganz unschuldig. Zum Beispiel hieß die Gesellschaft ihre Fahne einfach direkt neben der des örtlichen Sultans. Auf gleicher Höhe. Natürlich. Und dann läuft auch noch der DOAG, der ist jetzt mal als Abkürzung, damit ich nicht immer den ganzen Sums vorlesen muss, der DOAG-Vertreter Emil von Zelewski an einem der höchsten islamischen Feiertagen achtlos in eine Moschee, ohne seine Schuhe auszuziehen. Da, da, da. Mit seinen Hunden im Schlepptau. Oh. Wow. Die Durchfall haben. Das lassen sich die Einheimischen nicht gefallen und der Widerstand wird zu einem waschechten Aufstand. Das wiederum ist jetzt natürlich in dem Schutzbrief eigentlich geregelt. Ne? Und dafür hat man jetzt das, du hast es vorhin schon gefragt, warum braucht man jetzt hier überhaupt staatliche Unterstützung? In so einem Fall schalten sich jetzt die Deutschen ein und rücken mit der Marine an. Mit Hilfe flugs angeheuerter afrikanischer Söldner schlagen sie den Aufstand nieder und stellen das Gebiet direkt unter die Kontrolle des deutschen Kaisers. Das Ganze dauert nur läppische 2 Jahre und führt letztendlich zum Zerfall der DOAG. Peters, nun ja irgendwie arbeitslos, kommt halbwegs heil aus der Sache raus und wird sogar noch zum Reichskommissar über das Kilimandscharo-Gebiet ernannt. Er soll hauptsächlich die Grenze zu Kenia absichern, das unter britischer Kontrolle steht. So, also ist jetzt für ihn zwar dumm gelaufen, aber hätte schlimmer kommen können. Vergleichsweise nicht unschlecht. Noch während der Aufstand niedergeschlagen wird, sammelt Peters einige Popularitätsbonuspunkte in seiner Heimat. Er übernimmt die Leitung einer Expedition zur Rettung des vermissten Isaac Eduard Schnitzer. Der Oberschlesier hat sich erst im Osmanischen Reich und später dann im Dienste Ägyptens in Afrika einen Namen gemacht. Auch wenn dieser Name nicht Schnitzer lautet, sondern seit seiner Konvertierung zum Islam Enim Pascha. Enim brachte es bis zum Gouverneur der Provinz Äquatoria. Er übernahm die komplett heruntergewirtschaftete Gegend, reorganisierte und erweiterte sie konsequent und verwandelte sie so in ein sehr profitables Stück Afrika. Nachdem aber auch hier ein einheimischen Aufstand losbricht und daraufhin der Kontakt zwischen Pascha und der ägyptischen Regierung abreißt, wähnt man ihn in Gefahr. Ich wüsste mal tatsächlich gern so ein Stück Historie, wo es irgendwo mal wirklich, wirklich für beide Seiten richtig gut war, dass es da so eine Kolonialisierung gab. Und wo es nicht irgendwie böse endete oder eigentlich, wo man im Nachhinein sagt, was für Arschlöcher. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, merkst du was? Glaube ich jetzt auch nicht. Kann ich mir irgendwie... Dieses ganze Konzept Kolonialisierung, überleg mal, es kommt jemand in dein Wohnzimmer und sagt, ja, also im Namen des, keine Ahnung, fügst du ein, des Galaktors, Zorg, übernehme ich diesen Planeten. Und ich denke, was soll denn das jetzt hier? Ich weiß, dann schießt er mit der Laserpistole 5 in die Luft und denkst dir, ach du Scheiße, okay. Dann hält er dir einen komischen Vertrag hin und denkst dir, was soll das? Und der sagt dir, drück mit deiner Nase hier drauf. Und du denkst dir, ja okay, aber er hat eine Pistole, ich tue es halt. Und danach sagen sie, ja, die Erdenmenschen, die wollten das ja so. Ja, die Baupläne für die intergalaktische Autobahn lag ja aus auf Planet so und so viel. Ja, sie hätten ja Einsicht haben können. Die heißt sehr übrigens schön. Otto von Bismarck. Aber es gab noch den Nikolaus Heinrich Ferdinand Herbert Fürst von Bismarck. Genau. Das ist dann der. Ja. Also nicht der Otto, der Bekannte. Genau. Okay, verstanden. Aber die waren noch verwandt, oder? Hier steht deutscher Politiker, MDR und Sohn von Otto von Bismarck. Von Otto von Bismarck ist der Sohn von Otto von Bismarck. Nein, der Herbert von Bismarck. Ja, sag ich doch. Genau. Das siehst du. Also das war sehr peinlich für uns, aber... Ach was. Man lernt ja dazu. Geht gerade noch so. So, wo war ich? So, genau. Enim Pascha. Der Kontakt zu seiner Heimatregierung reißt ab. Und jetzt kommt Peters ins Spiel. Er zieht also aus, den mutmaßlich in Gefahr geratenen Pascha zu retten. Was genau ist, weiß man ja nicht. Und er erntet dafür jede Menge Vorschusslorbeeren. Also die Leute finden das natürlich gut, so, dass er jetzt so eine Expedition aufzieht. Dass Pascha aber eigentlich gar nicht in Gefahr ist und Peters auch gar nicht die Absicht hat, ihn zu retten, passt streng genommen eigentlich ganz gut zusammen. Hm. Peters hat es vielmehr auf den Kongo abgesehen. Deswegen hätte ich ihn auch eher Kongo-Karl genannt. Achso, ich habe jetzt seinen Spitznamen. Der Spitzname kommt erst später. Ah, okay. Also nennen wir ihn für einen Moment, können wir ihn ja mal noch Kongo-Karl nennen. Ja, genau. Ja. Und der Kongo ist zurzeit Privateigentum des belgischen Königs Leopold II. Pascha, der mutmaßlich in Gefahr geratene. Der zu rettende. Ja, wird später von einer britischen Expedition unter der Leitung von Henry Morton Stanley gerettet, die Anführungszeichen kann man jetzt natürlich nicht hören. Wir haben seinen linken Arm gerettet für sein rechtes Bein. Andere würden vielleicht sagen, gekidnappt. Denn es ist so, dass die ausgelaugte und stark dezimierte Truppe von Stanley tatsächlich bis zu Pascha vordringt, aber die sind losgezogen in einer Mannstärke, das könnt ihr euch nicht vorstellen, mit Kanonen, mit Trägern, mit Elefanten und kommen an. Vorräte komplett aufgebraucht, mega dezimiert, eigentlich auf dem Zahnfleisch. Und Pascha nimmt sie in einem fein gebügelten, picopello sauberen weißen Anzug in Empfang. Was ist denn los? Ihr schaut ja scheiße aus. Und er kann nur knapp überredet werden, mitzukommen. Aber wir müssen dich doch retten. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Also, zurück zu Peters. Der verfolgt ja den Plan, die Provinz, die Pascha regiert, für Deutschland zu gewinnen. Also, und hier den Teil von des Kongos, der da drumherum liegt. Du meinst, für Deutschland zu retten? Für Deutschland zu retten, zu befreien. Immerhin schafft er schon mal, das Königreich Buganda in Uganda zu einem Wirtschaftsabkommen zu bewegen. Dann aber grätscht ihm ein Vertrag zwischen seinem Heimatland und England über die territorialen Ansprüche in Afrika dazwischen. Also das ist tatsächlich sogar bekannt, das ist irgendwie der Helgoland-Vertrag, weil sie haben dann irgendwie afrikanische Länder im Austausch gegen Helgoland hin und her geschoben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wird also nichts mit Kongo Karl. Denn jetzt ist der territoriale Anspruch geklärt und er hat da eigentlich keine Aktien mehr. Außer er legt sich mit England an, aber so größenwahnsinnig war er dann tatsächlich nicht. Noch. Nein, tatsächlich wird das auch nicht mehr. Aber jetzt Spoiler. Wir wollen wir noch eine andere Facette des Typen Karl Peters beleuchten. Denn was macht er eigentlich in seiner Freizeit so? Er spielt Klavier. Was? Man sagt wohl, dass es, Zitat, bei den Zivilisatoren drüben in Afrika fast ausnahmslos die Regel ist, eine Eingeborene als Beischläferin zu haben. Ich war knapp dran. Oh Gott. Seine neue Konkubine jedenfalls heißt Gichaga oder Chagoja. Das wird je nach Quelle ein bisschen anders geschrieben. Du gibst dir auch gar keine Mühe, das richtig auszusprechen. Nee. Das ist echt nicht ehrerbietend. Konkubine ist übrigens auch ein ganz tolles Wort. Kannst du Konkubine definieren? Ich habe vorsorglich die Wikipedia-Definition hier mal reinkopiert, falls jemand fragt. Schieß los. Als Konkubinat wird eine dauerhafte und nicht verheimlichte Form der geschlechtlichen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, mehreren Männern oder mehreren Frauen bezeichnet, die nicht durch das Eherecht geregelt wird. Der weibliche Partner einer Konkubinatsbeziehung heißt Konkubine. Der männliche wird im deutschen Sprachgebrauch häufig als Konkubinator benannt. Konkubinator? I'll be back. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so bereut, in einer festen Beziehung zu sein. Ich wäre sogar ein Konkubinator. Also, seine neue Konkubine ist eine einheimische junge Häuptlingsschwester von großer Schönheit. Und zwar von so großer Schönheit, dass sie auch in Peters Dienerschaft gewisse Begehrlichkeiten auslöst. Sie ist eine Knallerbse. Wow! Ja, das lasse ich mal so stehen. Das war das Niveau des heutigen Tages. Es ist verbraucht. Wir verabschieden uns hier dankend vom Niveau. Danke, Niveau. Es war schön, dass du heute auch da warst. Es ist schade, dass du jetzt schon gegangen bist. Ciao. Wenn wir jetzt einfach nichts sagen, muss er diesen Gag immer weiterziehen. Ja, muss er stundenlang klatschen. Ja. Du provozierst mich auch, ja. Es wird nur schlimmer durch das, was du machst. Yeah! Also, Peters erwischt seine Konkubine mit dem schwarzen Diener Marbruck. Im Bett, natürlich. Eine solche Frechheit verdient die Todesstrafe, sagt er und schreitet zur Tat. Ein eilends einberufenes Kriegsgericht macht das Urteil offiziell. Auch da könnt ihr euch eigentlich um jedes Wort Anführungsstriche denken. Und es folgt eigentlich ziemlich sogleich die Hinrichtung. Kurze Zwischenfrage. Das ist jetzt das Gebiet, was heute... Was ist? Das ist jetzt das Gebiet, was heute... Naja, er ist jetzt ja immer noch der Reichskommissar vom Kilimandscharo-Gebiet. Also der Kilimandscharo hat sich seitdem nicht... Ja, aber welches Land ist das heute? Das schlage ich gerne für dich nach. Ach, aber nicht Uganda. Nee, Uganda ist mit dem hat er ein Wirtschaftsabkommen geschlossen. Okay. Die hat er nicht wirklich kolonialisiert. Ja. Yeah. Ich habe tatsächlich mal kurz überlegt, ob ich eine Karte mitbringe. Und es wäre vielleicht auch gar keine dumme Idee gewesen, weil ich geografisch auch die Oberniete bin. Aber das Problem ist ja, dass im Verlauf der Geschichte, die du erzählst, sich die wahrscheinlich so viel verändert, dass es wirklich schwierig wird. Plus natürlich ein bisschen doof, in dem Podcast von der Karte zu erzählen. Wir hätten viel Zeit damit verbracht, ja, da neue Landesgrenzen einzuziehen, glaube ich, ja. Marburg, ja, der beim ersten Versuch, ihn zu hängen, reißt das Seil. Ich sehe parallel. Auch das habe ich mir gedacht. Als nächstes spielte er Klavier für ihn. Das half. Nee, beim zweiten Versuch weigert sich Marburg dann, von den Bierkästen zu springen, auf denen er stehen muss. Who would have thought? Peters aber legt sein Besteck beiseite und bedeutet mit einem Wink, Marburg doch von den Kästen herunterzustoßen. Sekunde, sind wir gerade in einem fränkischen Dorf beim Bierfest? Habe ich übrigens erwähnt, dass Peter sich das Schauspiel beim Mittagessen ansieht. Was für ein Arsch! Man tritt also dann die Bierkästen weg und vollstreckt so das Urteil. So, die Konkubine ist derweil geflohen und sucht Schutz beim Wachaga-Stamm. Das findet Kalle raus und fordert natürlich die Auslieferung, was der Wachaga-Stamm aber logischerweise verweigert. Und erst als das Dorf in Schutt und Asche liegt, dann doch einlenkt und das Mädchen an Peters übergibt. Ha, Diplomat! Es folgt wieder ein lächerliches Kriegsgericht und eine weitere Hinrichtung. Die Aktion, und jetzt sind wir beim Spitznamen, bringt ihm den Namen Hänge-Peters ein. Der Hänge-Peters? Der Hänge-Peters. Und auch den Zorn der Einheimischen. Warum? Ich frage mich, ob er später noch zum Hacke-Peter wird. Zum Hacke-Peter. Es dauert Monate, den Aufstand niederzuschlagen. Vielleicht nennen die Einheimischen ihn deswegen auch nicht Hänge-Peters, sondern Mkono Wadamu, was etwas so viel bedeutet wie der Mann mit der blutigen Hand. Habe ich schon erwähnt, dass der Typ echt ein Arsch ist? Kleiner. Diese Frauengeschichten sind irgendwie immer die Aufhänger für sowas. Es gibt doch die Aufhänger! Du musst echt wieder Witze an den unpassendsten Stellen reißen. Ne? Das ist echt so typisch. Ich habe ich hab mal Praktikum gemacht in einer TV-Produktionsfirma in München. Wieso lachst du denn? Ja, auf die Nummer, was kommt jetzt? Endlich, wenn der sich erhängt und eine üble Frauennummer. Da hatte ich was mit einer Frau und sie wurde dann Bierkasten und ein Typer schlecht Klavier gespielt. Nein, gar nicht. Naja, also auf jeden Fall, der Forrest Whitaker hat damals seinen, ich glaube, ersten Oscar gewonnen für einen Film, der heißt The Last King of Scotland. Und da spielt er den ugandischen Präsidenten Amini Adini, wie heißt er? Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er? Der hat bislang in den 70er, 80er Jahren noch regiert. Idi Amin. Ja. Und das ist ein Biotopic, also relativ nah an dem Leben vom Idi Amin. Ein was? Und, ha? Ein was? Ein Biotopic. Das nennt man doch so. Ein Biopic. Okay. Biopic, also, ja. So. Oh, ja. Biopic, okay, sorry. Und auf jeden Fall habe ich diese Filmvorstellung angeschaut am Vormittag oder so, bei strahlendem Sonnenschein im Juli. Und am Anfang alles super, alles toll. Er ist der neue Herrscher von Uganda und jeder denkt, er bringt jetzt den Heil fürs Land. Und irgendwann geht es dann auch los, dass er halt die diktatorischen Anfälle hat. Und ganz am Schluss des Films, massive Spoiler, bitte skippt 30 Sekunden, falls ihr es nicht hören wollt, ist es genau die Story, dass halt quasi eine der unzähligen Konkubinen, die er hat, treibt es wild mit dem James McAvoy, dem westlichen Arzt, den er hat. Und als Strafe dafür hackt er ihr die Beine und die Arme ab und hängt den Torso in den Raum. Und mit dem Gefühl bin ich dann bei strahlendem Sonnenschein zurück mit komplettem Viktualienmarkt überschritten und war irgendwie ziemlich deprimiert. Ich kann mir so vorstellen, wie du drüber läufst und so pfeifst. Hast du mal noch ein saures Gürkchen? Ja, das ist eine sehr traurige Geschichte. Schießen Sie weiter. 1892 schreibt Oskar Baumann, ein österreichischer Afrika-Forscher und zeitweise Angestellter Peters, einen Brief nach Hause. Im Übrigen ist er halb verrückt. Seinen Boy, der sich geringfügiges Vergehen habe zu Schulden kommen lassen, ließ er hängen, ebenso später sein Frauenzimmer. Alles um ihn rum geht krumm vor Hieben. 100 bis 150 Hiebe sind an der Tagesordnung. Es ist kaum zu glauben, welche Angst die Leute vor Peters und seinen Leuten haben. Den eigenen Leuten geht er doch zu weit. Ich, der gewiss nicht zu den Zahmsten gehört, muss gestehen, dass mich solches Vorgehen anwidert. Ich war froh, wie die ganze Gesellschaft zum Teufel war. Und deswegen sollten Sie froh sein, den Chef zu haben, den Sie gerade haben. Es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht mit österreichischem Akzent vorgelesen habe. Mist. Das nächste Mal. Damit. Zu Hause findet man das alles nicht besonders cool. Und auch wenn man... Der Otto Herbert von Bismarck, ich finde das nicht besonders cool. Und eigentlich versucht man auch tatsächlich seine Gewaltexzesse zu vertuschen. So, es gibt ja jetzt auch kein schönes Bild des Deutschen in der internationalen Öffentlichkeit. Das ist, findest du, bist du auch empfindlich. Ach, findest du, der Deutsche hat jemals im Ausland irgendwas schlechtes Bild von sich abgegeben? Ah, ich weiß nicht. Nee. Die Sache mit der Hinrichtung gelangt aber doch zu Hause irgendwie ans Licht der Öffentlichkeit. Und daraufhin wird Peters zurückbeordert und erstmal ins Kolonialministerium versetzt. Während der 2 Jahre, die er dort arbeitet, wird fortlaufend gegen ihn ermittelt, was ihn aber keineswegs davon abhält, sich neue Feinde zu machen. Challenge accepted. Er gerät sich mit August Bebel in die Haare. Der ist ganz allgemein strikter Gegner der deutschen Kolonialpolitik und aufgrund von Berichten eines englischen Missionars ist er ganz konkret auch Gegner von Peters. Es ist in diesem Zusammenhang gar von tumultartigen Szenen im Reichstag die Rede. Also die zwei konnten sich nicht so gut riechen. Mhm. 1897 fällt endlich das Urteil im Falle Hänge-Peters. Es lautete jedoch nicht auf Mord, sondern auf Pflichtverletzung. Weil Peters, der sich mit Diebstahl- und Spionagevorwürfen recht zu fertigen versucht, die Vorkommnisse einfach nicht ordnungsgemäß an die Dienststelle gemeldet hatte. Das ist auch geil. Das ist, glaube ich, der deutscheste Grund für irgendwas. Der deutscheste Grund aller Zeiten. Ja, schon richtig, dass sie da jemanden umgebracht haben. Die Briefmarke war nicht gestempelt. Ja. Aber hatten sie das richtige Formular? Nein! So, natürlich wird Peters deswegen unehrenhaft aus dem Reichsdienst entlassen und er verliert seine Pensionsansprüche. So, vielleicht haben auch seine Reiseberichte was damit zu tun. Denn darin schreibt er ohne Reue, wie er Dörfer niederbrannte, Massaker an der eingeborenen Bevölkerung verübte und seine indigenen Helfer aufs Übelste misshandelte und folterte. Mit Klaviermusik. Es könnte sein, dass das vielleicht auch als Beweis irgendwie vorgelegt wurde. Leider haben wir nichts Schriftliches. Ja, wir haben leider nichts Schriftliches. Moment, außer diese veröffentlichten Romane. Okay, also wir verurteilen sie wegen Pflichtverletzung. Auch mit diesem Befall. Super. Peters ist aber nicht mehr im Land, um das Urteil entgegenzunehmen. Er war ein Jahr zuvor schon nach England geflohen. Zitat: Unter den Engländern, das wusste ich, wurde jedes patriotische Wirken gewürdigt und auf alle Fälle hatte man dort Verständnis und Anerkennung für rein männliche Leistungen, wie doch die deutsche in dem Pascha-Expedition eine war. Wow. Also die Wenn Expedition, das männlich ist, wechsle ich das Geschlecht. Die Expedition, die eigentlich gar Was keine war. Was für ein Arsch. In England gründete er die Dr. Carl Peters Estates and Exploration Corporation und später die Southeast Africa Limited. Jetzt hat er aber eine neue Idee und widmet sich nicht mehr der Kolonialisierung, sondern es geht ihm um Goldbergbau in Südafrika. Naja, man muss auch mal was Neues probieren, weißt du? Ja. Also. Und wie könnte nur jemand darunter leiden? Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Gar nicht. 1899 geht es für Peters mal wieder auf Forschungsreise nach Sambesi. Er will beweisen, dass das biblische Goldland Ophir in Südafrika gelegen hat. Durch und durch Rassist, wie er ist, kann er sich nämlich nicht vorstellen, dass die vielen alten Orte, deren Ruinen er zum Teil selbst entdeckt hat, tatsächlich von den Afrikanern erbaut worden waren. Die sind für ihn nichts weiter als eine Sackgasse in der Evolution und allein dazu bestimmt, Arbeitsmaterial zu sein. Das ist ein Schimpfwort, das ich demnächst definitiv verwenden würde, du Sackgasse der Evolution. So, das ist aber jetzt eigentlich nur der Grund, den er propagiert. So, er hat eigentlich wieder eine andere Agenda, sondern es geht ihm eigentlich nur darum, Geldgeber aufzutreiben, die Land für ihn kaufen, auf dem er dann Gold schöpfen kann. Also kann er auch gerade noch ein bisschen was dazu dichten, ein paar Diffamierungen gegenüber Schwarzafrikaner und dann fordert er noch lautstark die Einführung von Zwangsarbeit in den Kolonien. Er lehnt derweil das Angebot ab, für England in den Kolonialdienst zu treten. Also die sind offensichtlich noch ganz, ganz begeistert von seinem Wirken. Die sprechen auch kein Deutsch. Das könnte sein, dass die auch so Verträge haben, die sie dann nur mit drei Kreuzen und so. Oder sie haben seine guten Romane nicht gelesen. 1899 schreibt das sozialdemokratische Organ Vorwärts ein paar interessante Zeilen über unseren lieben, gottesfürchtigen Peters. Etwa, dass er ein grimmiger Arier wäre, der alle Juden vertilgen will und in Ermangelung von Juden drüben in Afrika Neger totschießt, wie Spatzen und zum Vergnügen Negermädchen aufhängt, nachdem sie seinen Lüsten gedient haben. Oh Gott. Finde ich jetzt gar keine so falsche, Beschreibung. In der Februar-Ausgabe ist außerdem noch dieser nette Absatz zu lesen. Peters ist der Typus eines renommistischen Scheusals. Seine Schändlichkeiten sind freilich schlimm genug, aber noch nicht so schlimm, wie er sie selbst reklamehaft übertreibt. Er will vor allem der interessante Überkerl sein, der frei von jeglichen moralischen Skrupeln nur seine große Persönlichkeit auslebt. Ja. Was für ein Magazin ist denn das, dass es solche Artikel hat? Das ist das sozialdemokratische Organ Vorwärts. Sozialdemokratische. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn heute die Zeitung der SPD solche Inhalte hätte, Mann, die hätte eine Auflage. Er ist ein blöder Plumpskopf. Ein schlimmer Finger. Im Jahr 1905 bekommt Karl durch einen Gnadenakt des Kaisers Wilhelm II. Den Titel Reichskommissar AD zugestanden. 1909 heiratet er die 30 Jahre jüngere Thea Herbers. Er und seine verständnisvolle, treue Gefährtin waren bereits seit 14 Jahren verlobt. Wie so oft, wenn sich zwei finden, ärgert sich eine dritte. Die heißt Frieda von Bülow und hat mit Peters schon heiße gemeinsame Zeiten auf Sansibar verbracht. Aber ihr bleibt das Nachsehen. Die wird später ein Buch über ihn schreiben. Das kann ich auch sehr empfehlen. Der Arsch. 1914 beschlagnahmt England einen Großteil von Peters Firmenbesitz in London, woraufhin die Familie Peters wieder nach Deutschland zurückkehrt. Wie einfach es zu sein scheint, da einfach mal hin und her zu wechseln. Ja, ich habe für Deutschland Kolonien besetzt. Oh ja, bist der coole Kerl, willst du für uns auch? Ja, nee, ich mache lieber Goldschifferei. Oh, ich komme wieder zurück. Naja, 1914 ist dann ja auch nicht so mehr so, ich gehe mal wieder zurück, sondern da rollt ja dann der Erste Weltkrieg an. Also Da steckt dann, glaube ich, noch mehr dahinter. Der Kaiser hat jedenfalls dann Mitleid mit Peters und rehabilitiert ihn, was ihm letztendlich auch eine Auszahlung seiner Rente einbringt. Aha. Zwischen 1914 und 1918 reist er durchs Land und publiziert wieder ein paar Schriften. Über den Ersten Weltkrieg beispielsweise schreibt er: Es ist ferner unwahr, dass dieser Krieg in erster Linie aus kolonialem Wettbewerb entstanden sei. Gerade umgekehrt ist die Unbeliebtheit des Deutschen auf der Erde, welche diesem Riesenkampf zugrunde liegt und zum großen Teil aus der Tatsache entstanden, dass wir nicht schon längst genügend Ellenbogenraum hatten und unsere bedürftige Auswanderung demnach fortwährend Fremden aufhalten mussten. Okay. Ja, mich wundert es, warum der Deutsche so unbeliebt ist. Ich verstehe es gar nicht. Ja, also sein Argument ist, dass es nicht zum Krieg kam, weil Deutschland expandiert hat in der Zeit, sondern weil sie noch nicht schon viel früher losgelegt haben, die ganze Welt zu unterwerfen. Mhm, super. Kann man sagen. Kann man machen. Postfaktisch. 1916 wird in Hannover ein Platz nach ihm benannt. Und am 10. September 1918 beißt er schließlich in Bad Harzburg im Alter von 61 Jahren ins Gras. Warum, ne? Er war halt alt. Ist er wegen verliebt, der gute Mann. Früher ist man nicht so alt geworden. Ich glaube, er ist tatsächlich an einer mehr oder weniger natürlichen Ursache gestorben. Von einem Klavier erschlagen. Von dem Amboss. Auf der Straße von einem Amboss getroffen. Wir müssen den Comedy-Element wieder auftreiben. Er wurde schon vom Amboss erschlagen. 1937 erklärt Adolf Hitler den lange verstorbenen Karl Peters zu einer Art Nationalheld. Wer? Ja, genau. Spätestens, also in dem Moment hast du, finde ich, gewonnen. Dann bist du ein Typ, ey. Was für ein Arschloch. So, ein Nationalheld, der, Zitat Hitler, den Gedankengängen des Dritten Reichs bereits vor 50 Jahren nahe stand. Ja. Er hebt auch einfach mal die Verurteilung Peters einfach auf und lobt ihn insgesamt über den grünen Klee. Und Klavier gespielt hat er auch gut. Und sein Onkel erst. Karin Bruns, eine Historikerin, schreibt in einem Buch über Peters: Insbesondere im Dritten Reich wurde er als einer der großen Kolonialpioniere geehrt und in Texten, Dokumentär- und Spielfilmen mythisiert. Heute hingegen betrachtet man P. meist als rassistisch-sozial-darwinistischen Kolonialimperialisten. Und Arschloch. Imperialisten! Oh, das sind schwierige Wörter. Ich weiß nicht, warum. Arschloch. Ich schreibe doch den Text selbst. Ich das nächste Mal nämlich nur ganz einfache, kurze Wörter. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass der Philipp ihn nicht mag. Echt? Dominik findet ihn voll korrekt. Ein großer Fan. So, und weil ich euch in jeder Folge auch noch einen Film empfehlen möchte, der von Goebbels initiierte Film Karl Peters von 1941 kommt immerhin auf 5,7 in der IMDb. Was? White Supremacy sagt. Also Spitzenfilm. Die Nazis haben ihn nicht nur echt gelobt, wo es ging, sondern die haben ihn wirklich mitisiert. Moment, also, es gibt einen von Goebbels initiierten Film, der in die IMDb ist und über 5 Punkte hat. Mit gar nicht so, also da sind auch bekannte Namen involviert, also außer Goebbels und Peters. Das sollten wir vielleicht dann mal noch kurz nachgucken, habe ich jetzt gerade nicht parat. Es sind bekannte Namen involviert, von denen ich keinen einzigen da habe. Also, du weißt doch, wie das mit meinem Namensgedächtnis ist. Historiker Gordon R. Craig beschreibt Peters als eine eigentümliche Mischung aus Marx. Wie heißt der mit Nachnamen? Craig. Craig. Craig. Okay, cool. Craig. Mit K. Craig mit K. Beschreibt Peters als eine eigentümliche Mischung aus Marktschreier, Patriot und Judenfresser, der von dem Wunsch beseelt war, es den englischen Erfolgen in der überseeischen Welt gleichzutun. Ach, ich wollte euch ja noch was über Straßen erzählen. In den 1980er Jahren tauften viele Städte, Straßen und Plätze, die seinerzeit von den Nazis nach Peters benannt wurden, wieder um. In den 80ern erst. Was? Etwa Karlsruhe, Hannover, Hildesheim, Albstadt, Ebingen, Köln-Nippes, München, Bietigheim-Bissingen, Mannheim, Korntal, Nürnberg, Lüneburg, Soltau, Bonn, Bad Hersfeld, Kiel, Neumühlen, Dietrichsdorf und Mülheim an der Ruhr. Oh, okay. Kein Nürnberg. Kein Nürnberg. Oh. Andere Städte behalten die Straßennamen. Nürnberg? Wie zum Beispiel Nürnberg. Widmen sie aber kurzerhand anderen Menschen mit dem Namen Peters. Zum Beispiel in Siegburg, Berlin-Wedding, Bremen, Neustadt an der Weinstraße und Ludwigshafen am Rhein. In Ludwigsburg wurde das kontrovers diskutiert, mit dem Ergebnis, dass auch hier die Straße dann komplett umbenannt wurde. In Ravensburg diskutiert man immer noch. Im Jahr 2017. Wow. In Kaiserslautern blieb man beim Straßennamen, ehrt damit aber fortan den Astronom Karl Friedrich Wilhelm Peters. Und das Ganze wird auf zusätzlichen Schildern unter den Straßenschildern erklärt. Diese Straße heißt zwar Karl-Peters-Straße, sie ist aber nicht gewidmet. So ungefähr. Nennt man einen Hotfix. Können wir da bitte einen Ausflug hin machen? Machen wir mal unseren ersten Ausflug hin, genau. Unsere erste Live-Folge Ferienreise. Geile Typen auch in Neuhaus. Dort wurde 1931 ein Gedenkstein zu Peters Ehren aufgestellt, der 51 wieder entfernt wurde, nur um 94 wieder aufgestellt zu werden. Zitat Wikipedia. Eine relativierende Zusatztafel, auf der steht, die Persönlichkeit des Dr. Karl Peters, ihr Wirken und der Gedenkstein sind umstritten, hatte nur eine kurze Lebensdauer. Der ist wieder weg. Also sie haben den Stein wieder aufgestellt mit diesem doofen Hinweis. Den hat irgendwer dann einfach geklaut. Spaßeshalber abgeknibbelt oder weggemacht, weggeschraubt, keine Ahnung. Nazi-Jokesters. Geiler Typ, oder? Ja, durch und durch sympathisch. So war das mit der Kolonialisierung früher. Mega. Und jetzt kommt sowas wie, und jetzt steht er vor der Tür und ist hier live zugeschaltet. Das wär tatsächlich cool. Hier, sein Sohn. Hat er denn Nachwuchs gehabt? Nee. All das haben wir nicht vernommen. Wäre mir nicht begegnet. Aber ich meine, er hat ja auch sehr viele Geschwister gehabt. Er hatte viele Geschwister, das ist ja geil, wenn er einfach ein paar afrikanische Staaten an jemanden vererbt hätte. Ja, also ich jetzt mal ganz ehrlich, es war nirgends die Rede, also ich habe echt viele Quellen angezapft, es war nirgends die Rede von Nachwuchs, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht irgendwo so ein paar Mischlingskinder irgendwo in Zimbabwe oder auf Sansibar oder im Kongo oder irgendwo. Also wenn jemand von den Hörern draußen dabei ist, meldet euch mal. Falls ihr ein direkter Nachfahre von Karl Peters, meinetwegen auch mit K, bitte ruft an. Wer ruft an? Muss man denn ja an? Der Studio-Hotline. Stimmt, das ist ein gutes Stichwort, das ich mir gerade selbst gegeben habe. Themenvorschläge. Themenvorschläge einfach über unsere Webseite www.das-a.ch oder per E-Mail an ichhabdawas@das-a.ch. Zusammengeschrieben, ich hab da was? Geht zusammen oder mit Bindestrichen? Ich drehe durch. Wahnsinn, oder? Ansonsten guckt einfach auf die Homepage, da findet ihr auch alle Links. Auch Links zu sozialen Medien, wie zum Beispiel Twitter und Facebook. Ja, alles. Wir haben alles. Und bitte, bitte, bitte abonniert uns auf iTunes. Und wenn ihr ganz lieb sein wollt, hinterlasst uns eine geschriebene Rezension. Beschwerde. Mit 5 Sternen. Und überall, wenn ihr dabei immer Beschwerden habt, schickt es einfach direkt. Überall draufklicken, überall bewerten, überall abonnieren, runterladen, alles. Das ganze Programm. 11 von 10 Sternen, überall. So, und wir treffen uns wieder hier in 2 Wochen, 3 Wochen. Bis dahin. Jawohl, ja. Das glaube ich dir jetzt einfach mal. Danke. Bis dahin immer keinen Quatsch mit Kolonialisieren machen. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Uns fehlt dieser Rausschmeißerton, den ich einfach vor 5 Minuten hätte einspielen können, dass wir nicht jetzt hier endlos noch dahin quasseln. Kennst du Bongo-Karl? Ja, deswegen kam ich ja auf den Kongo-Karl. Na dann. Sollen wir noch den Bongo-Karl einschneiden hinten? Das wäre gut. Bongo Karl saß auf seiner Parkbank und trommelte. Bye bye. Bye bye. Was um alles in der Welt ist. Ich muss weg.